Erster dann antwortete Eliphas von Teman, zweiter ein weiser Mann spricht keine leeren Worte. Er füllt sein Herz nicht mit Wind. Dritter er spricht keine Worte, die nutzlos sind. Seine Rede hilft niemandem. Vierter du machst die Ehrfurcht vor Gott kaputt. Du nimmst die Verehrung weg, die Gott zusteht. Fünfter deine Schuld leert deinen Mund. Du wählst die Worte von listigen Menschen. Sechster dein Mund spricht ein Urteil über dich. Ich tue das nicht. Deine Lippen sprechen gegen dich. Siebter bist du der erste Mensch, der geboren wurde? Bist du vor den Bergen entstanden? Achter hast du Gott zugehört, als er Rat gab? Hast du alle Weisheit für dich genommen? Neunter was weißt du, dass wir nicht wissen? Was verstehst du, dass wir nicht verstehen? Zehnter auch bei uns gibt es alte Männer. Sie sind älter als dein Vater. Elfter sind Gottes tröstende Worte zu wenig für dich. Ist ein freundliches Wort nicht genug? Zwölfter warum bist du so wütend? Warum rollen deine Augen so? Dreizehnter du sprichst böse Worte gegen Gott. Du lässt solche Worte aus deinem Mund kommen. Vierzehnter wie kann ein Mensch rein sein? Wie kann jemand, der von einer Frau geboren ist, gerecht sein? Fünfzehnter Gott vertraut nicht einmal seinen Engeln. Der Himmel ist in seinen Augen nicht rein. Sechzehnter wie viel weniger der Mensch, der schlecht und verdorben ist. Er tut Unrecht, als ob er Wasser trinkt. Siebzehnter ich will dich lehren. Höre mir zu. Ich werde dir erzählen, was ich gesehen habe. Achtzehnter das haben weise Männer von ihren Vätern erzählt. Sie haben es offen gesagt. Neunzehnter ihnen gehörte das Land allein. Kein Fremder lebte damals bei ihnen. Zwanzigster ein böser Mensch hat sein ganzes Leben lang Angst. Er hat Angst in all den Jahren, die ihm bleiben. 21. Er hört schreckliche Geräusche. Mitten im Frieden greift ihn ein Zerstörer an. 22. Er gibt die Hoffnung auf, der Dunkelheit zu entkommen. Er ist für das Schwert bestimmt. 23. Er sucht nach Brot, aber er findet keines. Er weiß, dass ein schlimmer Tag auf ihn wartet. 24. Not und Angst erschrecken ihn. Sie packen ihn wie ein König, der zum Kampf bereit ist. 25. Denn er hat seine Hand gegen Gott erhoben. Er hat dem mächtigen Gott Widerstand geleistet. 26. Er griff Gott an. Er tat dies mit seinem Hals und mit seinen dicken Schilden. 27. Denn er hatte ein fettes Gesicht. Er hatte viel Fett an seiner Hüfte. 28. Er wohnte in verlassenen Städten. Er lebte in Häusern, die niemand bewohnen sollte. Diese Häuser waren für Steinhaufen bestimmt. 29. Er wird nicht reich bleiben. Sein Besitz wird nicht dauern. Seine Ernte wird nicht gut sein. 30. Er wird der Dunkelheit nicht entkommen. Eine Flamme wird seine Pflanzen verdorren. Er wird durch seinen Zorn sterben. 31. Er soll nicht auf Lügen vertrauen. Er macht einen Fehler. Denn Lügen werden sein Lohn sein. 32. Sein Ende kommt, bevor seine Zeit vorbei ist. Sein Palmenzweig wird nicht mehr grün sein. 33. Er wirft seine Früchte ab wie ein Weinstock. Er wirft seine Blüten ab wie ein Ölbaum. 34. Die Gruppe der schlechten Menschen bringt nichts Gutes hervor. Feuer verbrennt die Häuser der Bestechung. 35. Sie sind voller Mühe und bringen Unglück hervor. Ihr Inneres plant Lügen.